Beim FIFA World Cup der Frauen unter 20 Jahren 2016, der am 13. November in Papua-Neuguinea eröffnet wurde, belegte die TVRK 11 den ersten Platz in Gruppenspielen und zog ins Viertelfinale ein. In der Gruppe 1 besiegte die TVRK Fußballspielerinnen Schweden mit 2:0, Brasilien mit 4:2 und Papua-Neuguinea mit 7:1. Am 24. November haben sie ihr Viertelfinalspiel gegen Spanien aus der Gruppe 2.